Alliierte Flieger kamen in Massen, kriegswichtige Ziele gab es kaum, wie es scheint. Sie warfen den Tod in Straßen und Gassen und man wurde um deutsche Kinder geweint. Und blitzt es einmal bei einigen Toren, gleich dann als die Rächer kommen Scharen. Tut sich, wir haben den Krieg ja verloren, und Merkel war, wir sind die Barbaren. Ob Presse, ob Fernseh oder Parteien, wer hat denn je was zu sagen gewagt? Sie schreien nur, man möge den Deutschen verzeihen, kein Mensch hat die Alliierten verklagt. Blitz es einmal bei einigen Toren, vielleicht donnert's die Rächer kommen Scharen. Man duckt sich, wir haben den Krieg ja verloren, und Merkel war, wir sind die Barbaren. Sie stehen noch oben, es ist fast schon vermessen, da etwas zu sagen, wir schweigen hin. Toten Kinder vergessen, in Deutschland verlor sich längst ihre Spur. Und blitzt es einmal bei einigen Toren, gleich donnert's die Rächer kommen Scharen. Man duckt sich, wir haben den Krieg ja verloren, und Merkel war, wir sind die Barbaren. Unschuldige Kinder, sie starben in Massen, in deutschen Städten jedoch, wie es scheint. Von guten und bösen Geistern verlassen, das eigene Volk hat nie um sie geweint. Und blitzt es einmal bei einigen Toren, gleich donnert's die Rächer kommen Scharen. Tut sich, wir haben den Krieg ja verloren, und Merkel war, wir sind die Barbaren. Unschuldige Kinder, sie starben in Massen, in deutschen Städten jedoch, wie es scheint. Von guten und bösen Geistern verlassen, das eigene Volk hat nie um sie geweint. Blitz es einmal bei einigen Toren, gleich donnert's die Rächer kommen Scharen. Man duckt sich, wir haben den Krieg ja verloren, und Merkel war, wir sind die Barbaren.